Zum Geburtstag von Genossen Kim Il-sung veröffentlichte der Präsident des italienischen Finanzzentrums Giancarlo Elia Ballori den Beitrag mit dem Titel »Ein großer Mann unserer Zeit und ewiger Präsident«. Im Beitrag betonte er wie folgt: Präsident Kim Il-sung habe mit der Sozialideologie als leitende Richtschnur eine neue Ära der nationalen Unabhängigkeit eingeleitet und ein festes Fundament für das Erstarken und Gedeihen des Vaterlandes und das Glück des Volkes geschaffen. Er sei legendärer Held des antijapanischen Kampfes, gütiger Vater, Bahnbrecher der Zeit der Souveränität, unvergleichlicher politischer Veteran, prominenter Politiker und hervorragender Militärstratege. Er habe der tragischen Zeit, wo Korea unter der Kolonialherrschaft des bösen japanischen Imperialismus als eine schwache Nation großes Leiden erlitten habe, ein für allemal ein Ende gesetzt und die Würde des Landes glorifiziert. Selbst die westliche Gesellschaft erkenne Kim Il-sung als einen hervorragenden Staatsführer des 20. Jahrhunderts an. Im Artikel mit dem Untertitel »Ein patriotisches Erbe« unterstrich der Verfasser: Kim Il-sung, der die Bedeutung der Armee bei der Gestaltung des Schicksals der Nation erkannt habe, habe die koreanische Volksarmee gegründet und diese mit der hervorragenden Militärstrategie und Taktik klug geführt. Im Artikel mit dem Untertitel »Ein großartiger Scharfblick auf die Situation der Welt« wurde hervorgehoben, Präsident Kim Il-sung sei ein großer Politiker, der die komplizierte internationale Situation scharfsinnig eingesehen, in die weite Zukunft geblickt und die Weltpolitik dominiert habe.